herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts. Diesmal die Nummer 265, die Angst, made by, Starfright, das ist das Thema. Genau, in der Community wurde es auch schon angesprochen. Ich habe letzte Woche mich noch bedeckt gehalten, ja. Der Alexander schreibt, Thema Stage Fright. Ich hatte erwartet, letzte Woche etwas dazu von dir im Uncast zu hören, Rio. Oder ist dir typische Panikmache einfach schon zu blöd geworden, um darüber zu reden? Genau, so ist es eigentlich. Ja. So ist es eigentlich. Irgendwie ist es schon... ist mir das so zuwider, ja. Immer wieder das Gleiche. Das ist immer das gleiche Strickmuster. Aber ich muss diesmal halt trotzdem was dagegen deswegen sagen, ja. Weil diese Panikmache hat doch jetzt eine neue Qualität erreicht. Ne? Tja, eben als Starfright, ja, gesagt, ganz einfach. Ja. aber Stagefright. Ja, das ist natürlich wirklich, Starfright wird gut passen. Ja, aber Stagefright, der Name ist ja eigentlich, der sagt eigentlich schon alles aus. Man könnte meinen, der Name ist einem Propagandaministerium entsprungen, natürlich nur als interner Codename. Ja, also man könnte es übersetzen als so, vielleicht so die Stufen der Angst oder Angststufe, ja, also, das, was vielleicht geplant ist, was man bei den Leuten hervorrufen will, und das scheint auch gut geklappt zu haben. Ja. Angst ist nämlich im Moment alles offenbar. Die Leute lesen das natürlich und sagen dann um Himmels Willen jetzt, ach Gott, meine Daten, alles weg und oh nein, Hilfe, was soll ich jetzt machen? Wer weiß, wer alles schon die Daten hat und so weiter und so weiter. Die Presse nimmt es halt gerne auf. Ja. Man könnte eben wirklich meinen, da steckt was dahinter, da steckt Absicht dahinter, dass man eben so ein bekanntes System US eben hier attackiert. Das mögen vielleicht nur die Klickzahlen sein, die man dann bekommt. Die werden sicherlich deutlich höher dann. Oder es ist einfach so, dass man jetzt endlich mal Google so richtig eins auswischen will. Und das, der Android-Kram, das ist ja sowieso, ja, ist ja sowieso immer ein Dorn im Auge. Ja. Die Presse oder die Webseiten auch, die haben immer wieder gezeigt, für wen ihr Herz schlägt. Ja, und das ist nicht Android. Da kommt so eine Meldung vielleicht ganz gut, nachdem man schon mit lächerlichen 16% schon fast ein trauriger Marktanteil hat, ja, muss man auch sagen. Und jetzt kommt dann noch die Konkurrenz von Microsoft. Da kann es natürlich schon bittere Pillen sein, wenn dann eben diese vielen Leute, die jetzt sich ein Android-Gerät gekauft haben, auf einmal weiß gemacht bekommen, so, ihr seid dem Untergang geweiht. Ja. Gut. So viel zu dem Drohgebaren, was sich da aufbaut. In der Tat, und damit das jetzt niemand falsch versteht, das ist ein Bug und der muss gefixt werden. Ja, kann nicht sein, dass man durch Empfangen eines Videos, kommt gleich nochmal genauer dazu, oder einer präparierten Multimedia-Datei eben hier das Handy zum Absturz bringen kann. Theoretisch könnten dadurch auch Daten ausgelesen werden, ja, und das Handy unter Kontrolle gebracht werden. Theoretisch. Wie oft ist das jetzt passiert bis jetzt? Ja. Null. Nix. Nada. Nicht ein einziger Fall wurde bisher bekannt dadurch, denn was die Presse komplett unterschlägt, ist, dass jetzt auf dieser Black Hat-Konferenz, ja, die halt natürlich offenbar auch den Presserummel braucht, ja, jetzt erstmal nur ein Proof of Concept vorgestellt wurde. Und dann heute natürlich die Meldung, angeblich lernen russische Hacker, das auszunutzen. Ja klar, natürlich, die bösen Russen, ist ganz klar, ja. Das setzt dem Ganzen dann natürlich mal die Krone auf, ne? Sensationstauglich noch weiter auszuschlachten. Ja, jetzt die Russen nutzen den Bug aus. Oh. Also, ich könnte wirklich hier manchmal die Krise bekommen, wenn ich sowas höre. Da frage ich mich manchmal, wie blöd kann man eigentlich sein, um das nicht zu erkennen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Täuschung ist optimal gelungen. Ja. Also es gibt eine Sicherheitslücke, die in einem Proof of Concept, ja, jetzt nach der Meldung übrigens erst, nach den Pressemeldungen übrigens erst, dann gezeigt wurde. Ja. Und wie ist bis jetzt eben die Schadenszahlen? Null. Noch nie hat dieser Bug in der freien Wildbahn, sage ich mal, zugeschlagen. So viel zu der großen Angst, die ihr haben müsst im Moment. Ja, ganz locker zurücklehnen erstmal. Ja, das Handy explodiert nicht. Ja, ihr werdet auch nicht abgeholt oder irgendwas. Ja. Außer ihr regt euch durch diese Bugs so stark auf, ja, durch diese Meldungen, dass ihr irgendwann mal umkippt mit Nervenzusammenbruch, ja, vor lauter Angst. Braucht man aber nicht zu haben im Moment. Es ist auf jeden Fall etwas, was gefixt werden muss, und zwar schnell. Google hat auch schon reagiert. Nexus-Geräte haben das Update oder wird das Update bereits ausgeliefert. Bei anderen Firmen sieht es eben so aus, dass da die entsprechenden Firmen selbst dafür verantwortlich sind. Die wollen ja immer ihre eigenen Android-Derivate fast, muss man da schon sagen, oder Android-Versionen. Und dann sind die natürlich auch dafür verantwortlich. Da kann Google kein Update machen. Ne? Auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass nicht jedes Telefon auch grundsätzlich davon betroffen sein muss. Denn oftmals war es auch schon bei Bugs so, dass die bereits bei anderen Firmen gefixt waren, von einer anderen Software, ohne dass es schon im Original Android dieser Bug gefixt war. Also haben da auch diese Firmen natürlich auch die Möglichkeit, es schneller zu machen als Google. Das hängt dann an den entsprechenden Firmen. Ja. Generell ist momentan, was hier so abgeht an Bugmeldungen und dieses massive Aufkommen. Heute habe ich Certificate gelesen, ja. Das ist so blöd, dass ich das noch nicht mal hier in die Shownotes geschrieben habe. Certificate, soll irgendwie theoretisch, da muss man auch wieder sagen, ja, theoretisch, ja, soll da ein Plugin installiert werden, ja, mit dem dann ein Angreifer wieder die Fingerabdrücke auslesen kann, ja, also diese jetzt einige Handys mit Fingerabdruckscanner drauf, ja, und dann wird der Entwickler oder der wo den Bug angeblich entdeckt hat, gefragt, ja, welche Handys sind davon betroffen? Ja, also die nicht, die keinen Fingerabdruckscanner haben. Ja, super, genau, die Aussage ist doch optimal. Und so weiter. Also ich muss schon sagen, es ist verdächtig, was momentan gerade so aufkommt, gerade in dieser Zeit jetzt, wo Windows 10 startet, ja, auf dem Handy, da frag ich mich schon, was das soll. Ob das nicht einen Zusammenhang gibt. Aber wie auch immer, Certificate, da kann ich gleich schon mal drüber lachen. Ja, okay. Allerdings habe ich da ja auch immer davor gewarnt, Certificate ist es sicherlich nicht der GAU, der eure Fingerabdrücke auslesen lässt. Das ist lachhaft. Ja. Aber generell habe ich ja immer die Bedenken, überhaupt Fingerabdrucksdaten zu speichern auf dem Handy. Ich würde den Scanner nicht nutzen, generell nicht nutzen. Wie gesagt, Certificate ist hier kein Problem, aber der Bug wird kommen, ja, oder der Exploit wird kommen und dann habt ihr ein großes Problem, weil der Fingerabdruck sogar zur Strafverfolgung eingesetzt wird. Das habe ich schon mal gesagt, ja. Aber wenn so ein Fingerabdruck rekonstruiert wird, anhand von euren Fingerabdrucksdaten und der wird irgendwo gefunden, dann habt ihr schon mal ganz schön schlechte Karten. Ja, wollte ich es nie so sagen, weil ich niemand auf Ideen bringen will, aber na, ihr wisst, was ich meine. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber, wie gesagt, Certificate, ja, der ist es nicht. Da braucht ihr also noch keine Angst davor zu haben. Ja, wie gesagt, also die Updates sind schon da bei den Handys, wo Google oder bei den Geräten, die in der Verantwortung von Google liegen, jedenfalls bei den meisten. 5.1.1 braucht ihr dazu, offenbar Nexus 4, Nexus 6, Nexus 7, Nexus 9 und Nexus 10. Diese Geräte werden gepatcht, das sind jetzt gepatcht. Ein Over-the-Air-Update müsste eigentlich jetzt demnächst bei euch ankommen. Und dann seid ihr erstmal wieder sicher, als ob es vorher eben hier so schlimm war. Gut. Ja, also ich habe hier mal einen Beitrag oder eine Sequenz verlinkt, ja, von einem YouTube-Video vom Android Central Podcast. Müsst ihr euch das mal anhören, was da der Phil Nickenson und der Jerry Hildenbrand dazu zu sagen hat. Wenn ihr jetzt nicht rumklicken wollt, ich fasse es mal kurz zusammen. Wenn Bugs gemeldet werden, muss man immer nachdenken, ja, wie kann dieser Bug auch tatsächlich ausgenutzt werden? Was ist erforderlich? Macht es denn überhaupt Sinn? Wie muss das geplant sein? Wer muss Zugriff darauf haben? Wo muss derjenige sein? Muss der lokalen Zugriff haben? Und da sagt zum Beispiel der Jerry Hilton ganz klar, sobald ein Handy also lokal zugegriffen werden muss, das heißt physisch angegangen werden muss, ja, um hier einen Bug auszunutzen, ist das vollkommen uninteressant, dieser Bug. Ja, Jerry Hildenbrand sagt ganz klar, wenn er das Gerät in den Finger hat, dann braucht er dafür keinen Bug. Dann muss er keine MMS auf das Gerät schicken mit einem fingierten oder mit einem veränderten Video, das dann irgendwelchen Zugriff ermöglicht. Nein, das braucht er nicht. Der kann das einfach so machen. Ja, also egal wie, wenn er das Gerät in der Hand hat, kommt er an die Daten ran, fertig. So. Und das ist auch eben die Sache, was ich auch schon des Öfteren gesagt habe, diese Panikmache ist schon ziemlich heftig, weil eben vollkommen bei diesen Berichten ausgeklammert wird, na klar, ich meine, wer ist dann schon an der Wahrheit interessiert, wenn man sagen kann, Millionen von Android-Handys, ja, sind unsicher. Ihr seid alle verdammt. Ja. Das bringt doch viel mehr Aufmerksamkeit und Klicks, als wenn da vielleicht noch im Untersatz steht, dass es theoretisch möglich sein wird, dass demnächst dieser Bug ausgenutzt werden könnte, Stagefright ausgenutzt werden könnte, ja, um eben Zugriff auf euer Gerät zu erlangen und eben nicht zu sagen, dass es noch nie passiert ist durch dieses Stagefright. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn der Bug angeblich schon seit 5 Jahren ne, verfügbar ist, also wenn der schon vorhanden ist, ja, was ist denn? Da frage ich mich doch, was ist denn da los? Ja, vorher kein Interesse gehabt und jetzt ausgerechnet so jetzt zu dieser Zeit, ne? Ja, vielleicht jetzt machen wir die Meldung hier. Ich weiß alle dazu. Was soll denn das? Es ist schon alles sehr, sehr komisch und deswegen meine ich auch, dass man hier ruhig bleiben kann und ich da mal etwas auch zurücklehnen kann. Ja. Und ja, hier ist der genau das Proof of Concept. Im Internet basiert einer, es ist noch nicht mal ein Proof of Concept fertiggestellt, im Internet basiert kursiert eine Anleitung zum Bau eines Proof of Concept. Und eben, da soll ein russisches Unternehmen soll bereits ein Exploit verkaufen. Ha, ha, ha. Tja. Und dann, man muss fest damit rechnen, dass bereits weitere Exploits in der Entwicklung sind und im Laufe der nächsten Stunden oder Tage ihren Weg ins Netz finden werden. Okay. Genau. Muss. Tja. Gut, ich weiß nicht, was das soll. Auf jeden Fall locker bleiben, zurücklehnen. Ich hole mir eine Tüte Popcorn. Ja, und guck mal. Übrigens, das Lustige ist noch dabei, dieses Video ist dann am effektivsten, wenn es über MMS verschickt wird, also diese manipulierten Multimedia-Dateien, aus einem ganz einfachen Grund. Es könnte zwar auch per Mail beispielsweise verschickt werden, ja, aber dann müsste derjenige ja die Mail öffnen und dann auf das Abspielen von einem Video klicken. Ich meine, wer so blöd ist, dass er einfach irgendwas anklickt von irgendjemand, was er bekommt, eine Multimedia-Datei, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Das gilt übrigens nicht nur für Android, iOS, sondern auch für die Desktop-Systeme. Wenn ihr das macht, könnt ihr ganz schnell geliefert sein. Ja. Aber bei der MMS ist eben eine andere Sache. Jetzt würde mich wirklich mal die Zahlen interessieren, wie viele Leute MMS überhaupt noch benutzen. Bei mir ist der automatische Empfang generell ausgeschaltet und ich habe in den letzten wann war das? Ach Gott, ich glaube in den letzten 6 Jahren, 7 Jahren keine MMS verschickt. Ich fand MMS immer total blödsinnig. Ja. Auf diese Mini-Briefmarkenbildschirme habe ich überhaupt gar keine Lust. Der einzige Grund für MMS ist vielleicht noch jemand, wenn er ein Smartphone, kein Smartphone hat, sondern ein normales Handy und möchte da, und dem möchte man dann eben per MMS ein Bildchen schicken. Dann sage ich ganz einfach, tut den Leuten einen Gefallen und schickt das Teil per E-Mail und nicht als Briefmarke auf sein Handy. Der hat viel mehr Spaß, wenn er sich das daheim dann angucken kann, in richtiger Qualität. Also MMS ist nur noch bei mir nur noch theoretisch eine Einfallslücke. Praktisch ist die nicht mehr vorhanden. Ich wüsste gern mal, wie viele MMS eigentlich noch verschickt werden, ohne diese künstlichen MMS-Geschichten, wie zum Beispiel, dass wenn man über lange SMS schreibt, dass manche Geräte von manchen Herstellern das dann als MMS verschicken. Das ist, das meine ich jetzt nicht, sondern bewusst eine MMS verschicken. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich glaube, dann kommen wir in den Promille-Bereich. Und ja, naja, okay. Gut. Also. Telekom hat übrigens auch reagiert, hat den automatischen Empfang von MMSen deaktiviert, ja. Mal sehen, wie viele Leute jetzt jammern, oh, ich kann keine MMS mehr empfangen. Ja, die 5 Leute vom Telekom-Laden, die werden wir dann vielleicht noch sehen, aber ja, wenn es mehr wäre, dann würde es mich das doch sehr wundern. Gut, kommen wir jetzt mal zu den News. Da gibt's was Neues, ein neuer Player, ein neuer Spieler im Handymarkt. Ja, ich weiß noch, was so neu ist. Auf jeden Fall das Eureka Plus. Das ist jetzt aufgetaucht mit weiteren Rabatten. Bevor ihr jetzt gleich zu Amazon geht, ich glaube, das werdet ihr nicht finden. Das ist ein Gerät, das jetzt wieder mal für, da kommen wir heute öfters noch dazu, ja, für Indien, glaube ich, ist das, ja, gedacht ist und dass ich jetzt nichts Falsches sag. Ach man. Ja, ich meine Indien. oder China. Naja. Hat ein 5,5 Zoll Full HD Display und wird mit einem Octa-Core 64-Bit Qualcomm Snapdragon 615 Prozessor, also die kleine Sparvariante davon, angetrieben. 2 GB RAM-Speicher, 13 Megapixel Kamera und 5 Megapixel Front-Facing-Kamera, 16 GB interner Speicher und Cyanogen OS 12, basierend auf Android 5.0. Tja, dann könnt ihr euch mit der Microsoft-Anwendung rumkloppen. Und das Ganze ist für den absoluten Kampfpreis, für diese Ausstattung jedenfalls, für $140 zu bekommen. Wie gesagt, das erwartet nicht, dass das Gerät jemals in unsere Gefilde kommt, aber das ist auch nicht so denke ich, unbedingt erforderlich. Wenn ich mir auch das Design angucke, dann sieht es aus wie eine Samsung mit Apple gemischt. Also so ein Samsung und ein iPhone zusammen gemischt. Und ja, ob man das jetzt wirklich so braucht, optisch, weiß ich nicht. Die Daten, da gibt es auch Besseres. Der Preis ist halt wirklich der Hammer. Aber ja, mal gucken. Ich denke nicht, dass es bei uns rauskommt. Das Problem ist ja bei Android One, dass es eben wirklich nur für die Schwellenländer dort gedacht ist. Und da hat auch Google deswegen offenbar Probleme. Ich komme später noch weiter dazu. Adidas hat jetzt einen ganz guten Schritt gemacht. Und zwar, ich habe mich ja in letzter Zeit oft gewundert, warum Firmen irgendwelchen Kram kaufen, von dem sie keine Ahnung haben, dass sie auch so nicht brauchen. Dann nehmen die das, stampfen das ein, ja, und nur um die Konkurrenz zu entfernen oder ähnliches, ja, gibt's öfters in letzter Zeit, oder gehen dann mit in Klang und Sang unter damit, weil sie eben keine Ahnung von diesen Sachen haben. Diese Übernahme, die ist allerdings logisch, wie ich finde. Adidas hat Runtastic gekauft. Und das ist doch eine gute Verbindung. Ja, Runtastic ist ja diese beliebte Fitness-App, wo man jede Menge Statistiken speichern kann über seinen eigenen Lauf, oder ich glaube, es geht sogar auch über Fahrradfahren und so weiter. Also eine richtig gute Fitness-App eigentlich. Ja, und Adidas als Sportwarenhersteller, was gäb's da Besseres, ja? Jetzt hoffen wir, dass Adidas hier die Runtastic-App nicht kaputt macht, ja? Aber von der Verbindung her ist es absolut logisch, und da könnten eigentlich beide davon profitieren, von dieser Geschichte, und ja, warum denn nicht, ne? Runtastic hat, glaube ich, auch eine Verbindung zu der Pebble, und wenn das dann alles so schön klappt, wie man sich das vorstellt, dann hat man doch eine schöne Sache. Adidas bringt vielleicht noch Gadgets raus. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Jogging-Schuh mit integriertem Sensor, das eben an Runtastic die Daten meldet, doch schon um einiges komfortabler wäre, als irgendwelche Bänder anzuziehen, ja, und da dann eben das darüber zu speichern. Ansonsten vielleicht noch ein Herzfrequenzsensor. Okay, das wäre vielleicht natürlich, klar, da muss natürlich am Arm sein oder um die Brust herum. Aber das wären doch solche interessanten Sachen, wo man sagen könnte, ja, ne, das könnte Adidas gut hinbekommen. Also, wir halten es mal im Auge. Ich hoffe, wie gesagt, dass Runtastic dadurch nicht irgendwie jetzt sich groß verändert, weil die App, das bestätigen viele, ist dann halt doch schon recht gut und ausgereift. Oh, wer Final Fantasy Fan ist, der kann jetzt schnell im Play Store noch schauen. 50% reduziert Final Fantasy 3 bis 6 momentan, und ja, wenn ihr euch wundert, oh, ist das aber teuer, tja, das ist halt so eine Sache bei den Final Fantasy Games, die sind eben generell etwas teurer, also ja, 7,99 ist, Entschuldigung, 6,49 ist der Preis momentan mit dem 50% Rabatt, genau, und die sind normalerweise doch um einiges teurer, also nicht wundern. Aber wer eben da vielleicht jetzt die ganze Zeit gesagt hat, nee, niemals zu dem Preis, vielleicht ist das jetzt schon wieder etwas freundlicher dann. Ja, ein ominöses Samsung-Phone, mysteriöses Samsung-Phone ist aufgetaucht, das ein AnTuTu-Benchmark von 95.972 Punkten schafft. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Jetzt fragen sich natürlich die meisten, was ist hier los, was ist das? Und Gerüchte gehen um, dass das schon der Nachfolger vom S6 sein könnte, dass das die erste Daten vom S7 sein könnte. Ja, und dessen neuen Chipsatz. Das wäre doch eine interessante Geschichte. Aber ich denke, für ein Benchmark wäre das vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ja? Auch dass ein Galaxy S7 im Dezember kommen könnte, das halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dieses Gerücht wird sich mit Sicherheit nicht bewahrheiten. Das wäre fatal meiner Meinung nach, weil ja momentan das S6 noch recht gut läuft und auch von der Zeit, von dem Zeitabstand her nicht logisch wäre. Wenn, dann müsste es nächstes Jahr vielleicht so im März, April, Mai rum kommen, ja. Das S7, das wird man dann sehen. Aber interessant ist es auf jeden Fall, dass jetzt so ein superschnelles Galaxy-Gerät aufgetaucht. Vielleicht ist es ja auch ein ganz anderes Samsung-Gerät, also gar nicht das S7, sondern irgendein anderes, was vielleicht demnächst auch vorgestellt wird. Wer weiß, Samsung ist da ja immer mal für eine Überraschung gut. Vor allem haben die ja keine Probleme mit der Gerätenvielfalt. Also die hauen ja ein Gerät nach dem anderen raus, ja, für jeden etwas. Und ja, warum denn nicht jetzt für die Power-User? ja, interessant war eine Umfrage auf Android Central. Das hat mich wirklich gewundert. Die allermeisten Leute benutzen immer noch USB zum Übertragen von Dateien. Ja, möglicherweise hängt es auch damit zusammen, weil es für Windows eben nicht so tolle Software gibt, um damit ohne Probleme und vor allem sicher Dateien über Wi-Fi beispielsweise zu übertragen. Das Problem ist halt eben auch die Angst vor oder vor dem Übertragen über Wi-Fi, ganz klar. So, die Linux-Nutzer, zumindest die KDE-Benutzer, haben da weniger Probleme damit. Da gibt es KDE Connect, was ja verschlüsselt auch die Daten überträgt. Also nicht nur die Wi-Fi-Verschlüsselung, sondern eben auch nochmal eine richtig starke Verschlüsselung, die dann quasi wieder auf dem Gerät entschlüsselt wird. Somit die Übertragung relativ sicher macht. Und auch nahtlos integriert ins System. Das heißt, man muss die KDE Connect App installieren auf dem Handy, dann einmal pairen mit dem Computer, und dann ist die Verbindung quasi immer aktiv, bleibt passiv, solange man nichts macht, aber man kann direkt das Device aufrufen wie ein Festplattenlaufwerk auf dem Desktop-Computer und dann dort eben Daten zum Beispiel hinkopieren und auch viel, viel mehr damit machen, klar. Aber es ist in der Tat so, dass 47% der Leute immer noch ein USB-Kabel anschließen, um eine einfache Datei vom Computer zum Handy oder umgekehrt zu übertragen. Das ist schon verwunderlich, nicht nur im Hinblick eben auf die Cloud, was übrigens zweite Stelle einnimmt, ja, sondern auch an die Möglichkeiten ja vom lokalen Netzwerk über Wi-Fi das zu machen. Das ist sehr, sehr komisch. Hier heißt es also, 26%, der zweite Posten quasi, nutzen die Cloud. 16% nutzen dann eine spezifische App, also wie zum Beispiel das KDE Connect. Und interessanterweise nur 5% nutzen die SD-Karte zum Austausch von Informationen. Oftmals wird das angeführt als Pro für die SD-Karte, ja. Aber in der Praxis wird es wohl kaum gemacht. Auch das war meiner Meinung nach ein bisschen verwunderlich, sehr, sehr seltsam. Aber ja, die Beteiligung war recht hoch bei der Umfrage. 4000 Leute haben da abgestimmt. Und da waren halt doch schon die Verhältnisse deutlich das USB-Kabel vorne. Tja. Gut. Der Snapdragon 820, der lässt noch ein bisschen auf sich warten. Er wird offenbar nicht morgen vorgestellt werden. Ja, so hieß es ja zuerst, dass der neue Snapdragon 820 von Qualcomm eben morgen am 11. August vorgestellt wird. Aber nein, das ist wohl nicht der Fall. Es wird wohl noch etwas dauern, bis wir den zu Gesicht bekommen. Aber bisher, sage ich mal, ist auch von der Prozessorleistung her das nicht so. Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin ja eigentlich immer der, der sagt, ja, schneller, besser, höher, weiter, ja, aber in dem Fall muss ich sagen, der 810 ist eben wegen dem fehlenden RAM oftmals eben da kaum im Vorteil in der realen Benutzung, ja. Erst wenn die Geräte generell 4 GB RAM bekommen, kann man die dann schön miteinander vergleichen. Und den Prozessor danach ausnutzen, da könnte es dann durchaus sein, dass das Snapdragon 820 ein bisschen zulegt, aber also deutlich zulegt, meine ich, aber so, dass es dann eben auch im normalen Benutzen und nicht nur in AnTuTu Benchmark, ja, eben ausschlaggebend ist. Ja, deswegen würde ich mir jetzt da noch keine Gedanken machen und auch deswegen jetzt nicht den Kauf auf einen 820er Snapdragon ausrichten, stattdessen lieber auf das RAM gucken, dass da genug drin ist. Also Hauptspeicher. Ja, Pebble Time ist jetzt auch verfügbar und leider, wie ich aber schon vermutet habe, recht happig, muss man sagen. 249,99 soll die Pebble Time kosten. Das ist natürlich ein herber Schlag wieder. Aber wie gesagt, wer die Original Pebble schon kennt, für den war es eigentlich fast schon zu erwarten, dass das passiert. Denn auch damals bei der normalen Pebble war riesiger Preisaufschlag für Europa vorhanden. Eine richtige Gemeinheit, wie ich finde, und das finde ich auch nicht korrekt. Ja, auch wenn momentan der Euro ein bisschen schwächelt, so sind wir dann immer noch beim Originalpreis 1 zu 1 umgerechnet. Wenn ich da mal guck, mal ganz schnell. Tja, so ganz schnell gucken ist immer so eine Sache, ne? Also. So, dann geben wir mal das an. Nämlich im Original kostet es 100. 99,99 US-Dollar. Ja. Und da. B -b -b -b -b. Ach, jetzt habe ich das noch falsch ausgegeben. Sorry, kann ich nur um Stunden handeln. Tja. Da muss Google noch ein bisschen was machen hier mit der Umrechnung. Ja. So, ein Euro, bitteschön. Wo haben wir das Euro? So, jetzt hat. Okay. Gucken wir mal konvertieren. Ja, das wären dann nämlich 182,45 €, wenn man das umrechnet. Ja, ich weiß, da kommt Mehrwertsteuer dazu und so weiter und so weiter. Aber das rechtfertigt nicht die unglaublich frechen 249,99 €, die Pebble Time kosten soll. Das ist nicht okay. Schade, schade, muss ich sagen. Könnte da durchaus verstehen, wenn die Leute da abgeschreckt sind. Ich meine, für mich käme es jetzt eh nicht in Frage, weil ich erst vor kurzem die normale Pebble habe und gekauft habe und da bin ich auch recht zufrieden damit. Die tut genau das, was sie soll. Anderen Schnickschnack braucht man nicht. Aber dennoch, für die Leute, die jetzt sich für die Pebble Time interessieren, da ist dann natürlich schon die Frage, ob sie nicht auf ein Android-Wear-Produkt ausweichen sollen und dessen Nachteile in Kauf nehmen sollen, wenn das wesentlich günstiger ist, weil wenn ich da so gucke, was da so ein Straßenpreis momentan ist für eine Android Wear Watch, da sehe ich zum Beispiel die Moto 360 für 189 beim großen Online-Händler, die Sony Smartwatch 3, die übrigens sehr gut ist, für 156, und die LG Watch für 115. Also da muss ich ja schon sagen, da wüsste ich jetzt nicht, warum da ein normaler Verbraucher unbedingt auf die Pebble Time schwenken sollte. Ja, wenn er da eben vielleicht sowieso schon angelockt wird durch die vielen Versprechungen von Android-Wear, die man nicht braucht. Aber egal. Sehr, sehr schlecht und schade und gemein auch. Richtig fies. Da wird mit Europa nochmal ein extra Stange Geld verdient. Finde ich nicht okay. Redmi 2 Prime. Das wurde jetzt auch vorgestellt. Und dreimal dürft ihr raten, wo? In Indien. Genau, schon wieder Indien. Ja, so was, ne? dass dieses Xiaomi Phone Redmi 2 wird da gestartet mit einem 4,7 Zoll Display, 720p, Snapdragon 410 CPU, 2 GB RAM, 16 GB interner Speicher, 8 Megapixel Kamera, 2 Megapixel Kamera hinten, 200 mAh Akku und kostet $110 in Indien. Genau. Also das ist ja schon mal nicht verkehrt, sage ich mal. Man merkt es, die Firmen drängen nach Indien, Xiaomi vor allem. Die sehen dort eine Zukunft. HTC übrigens, ja, ach, das habe ich gar nicht hier in den Shownotes drin, ja. HTC ist übrigens auch sehr stark betroffen momentan von einem Phänomen. Und zwar, die Aktie ist so stark gefallen, dass sogar der Handel mit der HTC-Aktie ausgesetzt werden muss, um eine drohende Pleite zu verhindern. Das ist schon ziemlich heftig. Also HTC bis jetzt mit der Strategie auch noch nicht so ganz gut, wobei eben, deswegen komme ich drauf, HTC auch in diesen Billigmarktsektor reinbrechen will. Nur jetzt stehen da schon wieder so viele Anwärter da und Indien scheint geradezu ein Anlaufpunkt zu sein für diese günstigen Geräte. Das Redmi ist übrigens dann eben dieses Phone, das auch dann tatsächlich in Indien hergestellt wird. Also nicht in China, sondern tatsächlich in Indien. Und das ist natürlich auch, denke ich mal, ein sehr starkes Argument in Indien, dass es auch in dem eigenen Land hergestellt wird. Wahnsinn. Und also die Leute lecken sich die Finger nach Indien. Und so auch Google mit Android One. Ja, die ersten Versuche mit Android One waren ja nicht ganz so erfolgreich, aber das Projekt ist nicht tot. Im Gegenteil, Google investiert wieder mehr in diese Sache und will jetzt ein Telefon rausbringen, ein Android One-Gerät, ja, mit diesen Vorgaben, die also eine Mindestqualität gewährleisten, ja, für unter $50. Unter $50. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und zwar will das Google One rausbringen. Ich glaube noch dieses Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe, genau, auch wieder in Indien und Südostasien allgemein, sagen die da. Wer das Glück hat oder das Unglück hat, dieses Gerät zu produzieren, das steht noch nicht fest. Aber das ist das Ziel, das eben Google anpeilen. Die werden das Ziel sicherlich auch erreichen können. Natürlich ist das ein Low-End-Handy, ganz klar. Aber es ist interessant, wie viele Leute auch bei uns nach diesen Low-End-Handys lechzen. Ja, vor allem mit den garantierten Leistungsmerkmalen. Weil ich meine, Billigheime haben wir ja genug. Nur die sind nicht nur vom Preis her billig, sondern auch von allem anderen her so billig, dass einem die Lust darauf vergeht. Wenn aber hier mit Android One zum Beispiel die Mindestvoraussetzungen eben garantiert werden und man das Teil dann auch einigermaßen für schlichte Anwendungen nutzen kann, dann ist es doch schon eine schöne Sache. Vielleicht sollte hier, wie gesagt, Google auch überdenken mal, dass man diese billigen Android One-Handys eben nicht nur in den Schwellenländern auflegt und rausbringt, sondern eben auch in anderen Ländern. Tja, weil auch bei uns gibt es wohl noch Leute, und das ist nicht abwertend gemeint, sondern das ist eine Feststellung, die offenbar die Firmen eben gerne vergessen, gibt es noch Leute, die können sich eben nicht so locker flockig mal so 500 € für ein Telefon leisten, ja, hätten vielleicht aber auch gerne ein Smartphone und die wären vielleicht mit sowas sehr, sehr zufrieden. Ja. Gut, ja, interessant, das OnePlus 2 Invite-System, ja, das ist schon unterlaufen, also ihr wisst ja sowieso, was ich von diesem Invite-System halte. Und nicht nur, dass das jetzt allgemein schon mal schlecht ist, ja, aber dieses dumme Invite-System, wie auch Android Central schreibt hier, ja, ist jetzt auch noch quasi, naja, ich will nicht sagen gehackt worden, aber ausgetrickst worden. Da hatte einer aus Frust, weil er so weit hinten auf der Warteposition war, hier getrickst, so dass er seinen Weg von ganz hinten, ja, ich glaube um die, ich glaube 70.000 oder so, von 70.000 auf 1.000, auf Platz 1.694 schon mal vorgedrungen ist, ne? Wegen so einem komischen, so einer komischen Möglichkeit mit Refer, mit Reflinks. Hab gar nicht gewusst, dass es das gibt. Das ist ja mies. Also das heißt, je mehr ihr spammt, je mehr ihr die Leute zuspammt, desto weiter nach vorne kommt ihr auf der Liste für das OnePlus. Das erklärt natürlich einiges, warum hier so viele Leute das Teil so pushen ohne Ende. Und ja, das ist das Beste und den Link dann auch dazu. Was soll denn der Mist? Ja, also da, das ist ja schon Anstiftung zum Spammen, was die da machen mit diesem EY-System. Und das wurde jetzt halt knallhart ausgenutzt. Ja, und ehrlich gesagt, das wird nicht das letzte Mal sein, wenn die sich dann noch was einfallen lassen. Und ja, finde das zwar generell schlecht, wenn man so ein sowas manipuliert, aber ja, irgendwie schreit es danach, dieses EY-System ausgetrickst zu werden. Ja, das schreit richtig danach. Von daher, keine Gnade mit OnePlus. Ja, ein 18,4 Zoll Tablet. Ja, Samsung testet es offenbar schon. Das ist jetzt nach außen gedrungen. Ja. Tatsächlich wird an einem 18,4 Zoll Tablet gearbeitet wohl. Man weiß zwar noch nicht genau, ob das rauskommt, aber es scheint wohl so zu sein. Es gibt nämlich sogar schon Preisinformationen, dass es um die $510 kosten soll. Ja. Und man hat es als beim Transport entdeckt auf einer Liste bei einem Delhi Air Cargo, also auch wieder in Indien. Mann, das gibt's ja nicht, ja? Also wollt ihr ein gescheites Handy, dann geht mal nach Indien, ne? So, dann gibt's jetzt ein 18,4 Zoll Tablet. Yeah. Mensch, also der Hammer. Also auf jeden Fall ist es aufgetaucht und ich denke, wenn die da schon Testexemplare verschicken, ja, dann muss das auf jeden Fall auch schon mal richtig gut geplant sein. Es ist nicht zum Verkauf, wurde extra nochmal gesagt. Das steht hier drin als for testing and evaluation purpose and will be destroyed, ja, not for sale. Also das soll dann der Hinweis sein, ja, dass es eben für die normale Benutzung dann eben nicht gedacht ist. Aber dennoch könnte das durchaus interessant werden. 18,4 Zoll. Warum nicht? Wie gesagt, ich traue das Samsung absolut zu. Die bringen alle möglichen Formate raus, warum also auch nicht ein 18,4 Zoll. Es gibt offenbar kleine Nischen, wo man das dann doch verlangt. Ja, Google Slides hat ein Update bekommen. Und zwar kann man damit jetzt direkt Video streamen in Hangouts, zum Beispiel zur Präsentation. Ja, also Slides ist ja eigentlich das, wenn man so will, das PowerPoint von Google, ja, das Präsentationsprogramm. Und jetzt kann man das also direkt aus Slides, direkt auf Hangouts streamen, diese Präsentation. Somit kann man dann innerhalb einer Chat-Konferenz in diesem Gruppen-Chat-System dann dieses präsentieren. Finde es eine sehr, sehr schöne Sache, eine schöne Funktion, die sicherlich auch nützlich ist und wird sicherlich auch mal genutzt werden, denke ich. Ja, also sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, ich komme jetzt nochmal zu der Community-Meldung. Also die eine habe ich ja schon am Anfang vorgezogen mit Stage Fright. Ja, jetzt habe ich aber Angst. Ja, es gibt noch was anderes und zwar mehr Gerüchte um das Nexus 5. Ja, der Matt Spike hat mir hier einen schönen Link geschickt. Für mich bald zu groß, schreibt er, für Rio zu klein. Noch 2 Monate, dann wissen wir mehr. Ja, es geht um das Nexus 5, nicht um das Nexus 6. Das Nexus 6 wird auch angenehm groß werden, ja, aber das soll ja hier offenbar dann der Nachfolger sein zum Nexus 5. Das alte Modell, das nennt sich ebenfalls Nexus 5 2015 dann eben wohl. Und der kommt mit dem Snapdragon 620, was mich etwas irritiert, ja. Octa-Core Prozessor. Weil das ist ja eigentlich ist das ein Prozessor, der nicht für die Oberklasse vorgesehen ist. das wundert mich. Vielleicht hat da Google tatsächlich so eine zweite Schiene jetzt aufgemacht. Das Nexus 5 etwas leistungsschwächer und das Nexus 6 etwas stärker. Ja, das muss man dann mal sehen. Speichererstattung soll bis zu 4 GB LPDDR3 RAM sein. Das finde ich sehr, sehr schön. Das ist optimal. Wunderbar. Damit dürfte das trotzdem Prozessor 620er eben auch genug Power haben und schnell genug sein in der normalen Ausstattung. 64 GB eMMC Speicher bringt auch also genug Platz mit sich, dass man vielleicht die fehlende SD-Karte verschmerzen kann. Ja. Ein P-OLED-Display mit 5,2 Zoll soll das Ganze besitzen. 1920x1080 Bildpunkte Auflösung, was also entsprechend Full HD ist. Durchaus okay, meiner Meinung nach. Und 13 Megapixel Kamera mit Sony-Bildsensor übrigens. Und ja, Quick Charge USB Type C, das finde ich am allerbesten da dran, optimal, gefällt mir ausgezeichnet. Das ist die Zukunft, so bin ich mir ganz sicher. Und ja, also das durchaus ein gutes, hört sich wirklich gut an. Allerdings, wie gesagt, muss man erstmal abwarten, erstmal ob die Angaben natürlich stimmen und dann warum dieser 620er Snapdragon Prozessor verbaut wurde. Komisch, komisch. Vielleicht wegen Hitzeproblemen beim 810er? Wer weiß, wer weiß. Ja, preislich soll es dann zwischen 300 und 400 US-Dollar sein. Das könnte man dann umrechnen für Euro. Das wäre eigentlich ganz guter Preis. Also bei 300 bis 400 Euro. Ich denke, das wird dann wieder ein sehr, sehr guter Preis sein dafür. Da wären dann vielleicht die Gemüter etwas besänftigt. Das Nexus 6, das soll dann allerdings 649 kosten, was ich wieder extrem schade finde. Mit die Version mit 32 GB kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, 5,9 Zoll Display. Und ja, wo, das ist noch nicht ganz klar. Eventuell mit 5,7 Zoll. Ich hoffe 6,0 oder größer, aber das wird sich dann noch zeigen. Mit deutlich höherer Auflösung 2560x1440, 21 Megapixel Kamera, ja, aber dennoch ist der ganz hohe Preis da meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen. Keine Ahnung, was da los ist, aber na gut, schauen wir mal. Müssen wir ein bisschen warten. Ja, App der Woche ist eigentlich keine App, oder vielleicht doch ein Widget. Vielleicht mehr als ein Widget, ja, wer weiß. Super Widget. Super, wird das geschrieben. COOPER. Ja, Super Widget. Da gibt es eine kostenlose Variante und eine Pro-Variante. Was ist das Ganze also? Das Problem ist, wenn man so rumschaut, die Widgets, die man so findet, nie ist eigentlich alles das vorhanden in so einem Widget, was man braucht. Stattdessen sind es oftmals andere Funktionen, die man jetzt nun wirklich nicht braucht. Und da haben sich hier ein paar findige Programmierer Gedanken drüber gemacht, wie kann man denn hier etwas machen, wo jeder seine Widgets quasi so benutzen kann, so machen kann, wie er denn gerne das möchte. Und siehe da, super wurde geboren. Also zunächst mal ist es ein bisschen befremdlich und sieht auch ziemlich rudimentär aus, ziemlich simpel, zu simpel eigentlich. Die Widgets, die man macht, ist also optisch nicht besonders ansprechend, meiner Meinung nach. Aber das kann man ändern, und zwar wie man möchte. Egal, ob man jetzt eigene Grafiken hochladen möchte, was auf dem Widget drauf ist, bestimmen möchte, alles das kann man machen. Und zwar fast grenzenlos. Egal ob Calendar-Widget oder alles zusammen. Ja? System-Info, Calendar, Wi-Fi-Network-Anzeige, Sunrise, Sunset, Moonrise und alles reinmachen. Ja? Und dazu noch das Bildchen von, was weiß ich, von der Freundin, zack. Ja? Das alles anzeigen, alles geht, alles ist möglich. Und ihr könnt wirklich eure eigenen Grafiken hochladen und das dann wie bei GIMP oder Photoshop mit Layers hier editieren. YCWIC Editor ist eingebaut. Ja. Und ihr könnt wirklich fast alles mit dem Widget machen. ich empfehle euch natürlich die Pro-Version, wenn ihr ernsthaft das macht, weil nur da könnt ihr Widgets auch abspeichern, die ihr kreiert habt. Ja, und in der freien Version kann man das so lange benutzen, wie man möchte, aber man kann eben hier keine Widget einzeln abspeichern und die dann irgendwie sogar eben weitergeben oder auf andere Handys installieren etc. Ja. Also, eine schöne Sache, dieses Super, aber ihr müsst Zeit investieren. Also so ganz schnell klick-klick geht das nicht. Da wird es eben, wie gesagt, nur ganz, ganz simpel und rudimentär. Da müsst ihr euch Zeit nehmen, für die Grafiken hochzuladen bzw. zu erstellen. Und auch natürlich die entsprechenden Funktionen anzupassen. Ihr könnt das so richtig mit Expressions auch noch direkt eingreifen, wie so ein kleiner Quellcode, ja, wo ihr das dann auch noch verändern könnt. Genauso wie ihr das haben wollt, könnt ihr das machen. Aber das ist halt eben auch dann etwas komplizierter. Ja. Muss man hier klar sagen. Also so das schnelle Widget hinziehen und dann sagen, ah super, da ist alles drauf, was ich brauche. So ist es eben nicht. Da müsst ihr selbst Hand anlegen und selbst euer eigenes Widget erstellen. Ja, nicht schlecht, aber wie gesagt, ein bisschen zeitaufwendig. Dennoch, ganz klar, App der Woche, denn das ist schon faszinierend, was da für Möglichkeiten sich auftun, für eigene Widgets zu kreieren. Das ist doch mal was. Jo, damit sind wir am Ende für heute vom Uncast. Ja, genau. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus Uncast Community, einfach um Uncast eingeben, plus Uncast, und ihr findet die Community. Dort könnt ihr die ganzen Sachen ablassen und die Links von der heutigen Sendung und die Shownotes, die findet ihr unter uncast.thenetcast.com uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, danke, dass ihr dazugehört habt und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.